Dann gab es mal auch eine Situation im Job. Da habe ich gemeinsam mit einem Kollegen im Büro gesessen und wir haben uns auch über Projektteilnehmer unterhalten. Und dann erzählte er, ja, da wäre ja alles dabei, Vorbestrafte und Borderliner und alles. Und ich musste dann auch da etwas grinsen, weil ich dachte, okay, die Borderliner kommen also noch hinter den Vorbestraften. Ja, also in so einem Umfeld kommt man dann wahrscheinlich auch nicht unbedingt auf die Idee, dann selber zu sagen, ja, ach, ich bin übrigens auch betroffen. In Deutschland darf man gerne mit einem Gips auf dem Knie oder am Arm rumlaufen, aber Gips im Gehirn darf man lieber nicht haben. Das führt dann halt eben zur Aussortierung. Mit der Borderline-Störung im Berufsleben. Eine Fallstudie von Johannes Kulms. Begriffe wie Depression oder posttraumatische Belastungsstörung sind über Medien, Mediziner und Selbsthilfegruppen inzwischen in der Öffentlichkeit angekommen. Menschen, die darunter leiden, können auf ein gewisses Verständnis hoffen. Und das Burnout-Syndrom droht gar zum Modesynonym für übermäßiges Engagement im Job zu werden. Auch die Unfallversicherungen, die Gesundheitsgefahren am Arbeitsplatz beobachten, machen Arbeitgeber mehr und mehr auf psychische Erkrankungen aufmerksam, die etwa durch Mobbing, ein steigendes Arbeitstempo oder zunehmenden Mobilitätsdruck befördert werden können. Doch heißt das, dass Vorgesetzte und Kollegen generell sensibler auf Menschen mit psychischen Störungen in der Berufswelt reagieren? Ja, das kann man schon mit Fug und Recht ja sagen. Ob die ausreicht, das ist eine andere Frage. Sagt Norbert Breutmann von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. In der dortigen Stabsstelle Arbeitswissenschaft beschäftigt sich der studierte Ingenieur auch mit den Einflüssen der Berufswelt auf die Psyche. Ich denke, wir werden uns dieser ganzen Thematik noch weiter öffnen müssen. Das ist ganz klar. Ich bin mir aber nicht so sicher, ob es tatsächlich wirklich eine größere Offenheit zu dem Thema wirklich gibt. So. Meint Claudia Gaumert, Reha-Beraterin bei der Arbeitsagentur Hamburg. Ob nicht zwar die Information darüber größer geworden ist, aber der Umgang damit tatsächlich oder die Toleranz Menschen gegenüber, die eine Erkrankung haben, ob die wirklich so gewachsen ist. Also so die Bereitschaft, sich auf Leute einzustellen, die anders sind, egal ob krank oder nicht krank, finde ich tendenziell eher sinkend. Da gibt es noch so viele Dinge, die im allgemeinen Verständnis einfach nicht vorhanden sind, weil wir das Thema eben über Generationen aus der Nische nicht rausgelassen haben. Wenn einer einen Hinkefuß hat, hat kein Mensch ein Problem, mit ihnen umzugehen. Aber wenn einer eine psychische Störung hat, weiß keiner genau, wie er darauf reagieren soll. Bis heute gibt es psychische Störungen, über die die Betroffenen schon deshalb am liebsten nicht sprechen, weil sie befürchten, dann ihren Arbeitsplatz zu verlieren oder gar nicht erst einen zu bekommen. Störungen, die in den Medien mindestens als rätselhaft dargestellt werden. Die Borderline-Persönlichkeitsstörung gehört dazu. Entweder sind es halt irgendwie die Emo-Mädchen, die sich schneiden, die sich selbst verletzen. Und es gab mal einen Tatort, wo Borderline auch ein Thema war. Da war es dann letztendlich die Mörderin. Also ein total überspitztes Bild. Borderline-Persönlichkeitsstörung, kurz BPS. Die Betroffenen durchleben immer wieder extreme Gefühlsschwankungen. Euphorie, totale Anspannung, das Gefühl der inneren Leere können rasch aufeinander folgen. Damit einher geht oft eine gestörte Selbstwahrnehmung. Ihre Beziehungen zu anderen pendeln zwischen Idealisierung und Entwertung. In der Öffentlichkeit wird vor allem der Drang zu Selbstverletzungen und Suizidalität mit BPS in Verbindung gebracht. Die Entstehung der Borderline-Störung ist nach wie vor unklar. Die Wissenschaft geht von einer genetischen Belastung aus. Auch hält sie als Auslöser traumatische Erlebnisse für möglich. Von der Borderline-Persönlichkeitsstörung sind in Deutschland schätzungsweise 1-2% der Bevölkerung betroffen. So viele Menschen wie in Köln leben, in Stuttgart oder in München. Einen Kölner, Stuttgarter oder Münchner kennt fast jeder. Borderliner machen sich oft unsichtbar. Auch Jana und Andreas, die hier über sich berichten, heißen in Wirklichkeit anders. Also uns hat man das in der Therapie damals erklärt, dass auch unter Künstlern oder unter vielen kreativen Menschen viele Borderliner zu finden sind. Also man eigentlich einen sehr starken Antrieb hat, also im Gegensatz zum Beispiel zu Depressiven, dass man aber gleichzeitig auch einen ganz starken Zweifel hat, also was das Leben eigentlich für einen Sinn hat, Zweifel an sich selbst. Ein weiterer Punkt sind halt so Spannungsgefühle, also unter Strom stehen und nicht wissen irgendwie, wie man da rauskommt, wie man da runterkommt. Impulsives Verhalten, also das ist bei jedem, glaube ich, auch anders, ob man halt eher impulsiv im Sinne von ich raste bei einem Streit total aus und knall die Türen und das übertreibe es total, oder ob es halt eher impulsiv im Sinne von ich kann irgendwie Situationen nicht ertragen und verletze mich dann selbst oder so. Also ich glaube, dass das auch sehr unterschiedlich ist. Ja, also das Klischee hat ein Fünkchen Wahrheit. Also von mir aus gesehen, klar, sehr, sehr anstrengend, auch sehr egozentrisch. Das würde ich einfach mal so in den Raum stellen. Aber andererseits sind es aber auch unheimlich kreative und loyale Leute, wenn man so will. Aber es kann nicht jeder Borderliner, selbst wenn es nur 1-2% der Bevölkerung sind, Theaterregisseur werden oder irgendwie Charakterdarsteller im Film. Es gibt wenige konkrete Zahlen über Borderline-Betroffene im Berufsleben. Eine stammt aus Baden-Württemberg. Dort sind 65-70% aller Frauen berufstätig. Unter weiblichen BPS-Patienten sind es 25-30%. Das ergaben Erhebungen an den Universitätskliniken Freiburg und am Zentralinstitut für seelische Gesundheit Mannheim. Was nicht erhoben wurde, wo die Frauen und Männer mit Borderline-Störungen arbeiten. Die wenigsten auf dem ersten Arbeitsmarkt. Eine Gruppe ist auf dem zweiten Arbeitsmarkt untergekommen, zu dem auch Einrichtungen für Menschen mit körperlicher oder psychischer Behinderung gehören. Wiederum andere absolvieren Rehabilitationsprogramme oder sind früh verrentet. Dabei sind viele BPS-Betroffene bestens ausgebildet und intellektuell hochleistungsfähig. Ich habe eigentlich bisher immer die Reaktion bekommen, krass, du bist ungefähr der letzte Mensch, von dem ich das gedacht hätte. Ich habe mich mittlerweile ein bisschen dran gewöhnt und trotzdem ist es halt immer noch nach wie vor, dass ich denke, wow, du scheinst so anders auf Leute zu wirken, als auch oft in Situationen, wo es mir überhaupt nicht gut geht, wo mir Leute sagen, irgendwie, du bist immer so fröhlich, du wirkst immer so fröhlich. Jana ist Anfang 30. Im Herbst 2008, sie hatte ihren dritten Suizidversuch hinter sich, wurde bei Jana eine BPS diagnostiziert. So in der Rückschau betrachtet, glaube ich, dass ich das erste Mal in der Pubertät wahrgenommen habe. Ich reite seit meiner frühen Kindheit und ich hatte ein Pflegepferd ganz viele Jahre und das ist verkauft worden. Und danach bin ich in so ein totales Loch gefallen. Also vorher war ich halt so ein Mensch, der jeden Tag immer unterwegs war und immer irgendwie draußen war und immer bei den Pferden war oder mit Freunden unterwegs. Und da war es so das erste Mal, dass ich einfach irgendwie überhaupt nicht mehr raus wollte und wo ich auch das erste Mal halt Suizidgedanken entwickelt habe. Ihren ersten Suizidversuch unternahm Jana mit 18, einen zweiten als Studentin. Ihr Studium der Kommunikationswissenschaft hat Jana mit 1,1 abgeschlossen. Danach wollte sie eigentlich promovieren. Sie hospitierte vorher bei einem sozialen Unternehmen in Nordrhein-Westfalen und blieb. Im Auftrag der Jobcenter organisiert das Unternehmen Projekte, vor allem für arbeitslose Jugendliche, aber auch für ältere Erwachsene. Ziel ist es, die Teilnehmer für Ausbildung und Beruf zu ertüchtigen. Anders als bei Praktika davor, hatte Jana hier erstmals das Gefühl, mit ihrer Arbeit etwas bewegen zu können. Ich verbinde mit Beruf halt sehr stark dieses Sinnthema. Also dass ich fange ganz schnell an zu zweifeln und leider dann halt nicht nur an dem Beruf, sondern an allen Dingen, wenn ich das Gefühl habe, das, was ich tue, macht irgendwie keinen Sinn. Ich stehe da nicht wirklich hinter, ich erlebe mich dann selber nicht wirklich, ich habe keinen Bezug. Jana trägt in der Firma viel Verantwortung. Sie ist in der Unternehmensentwicklung tätig, arbeitet neue Mitarbeiter ein und leitet mehrere theaterpädagogische Projekte. Ich habe halt auch immer so einen guten Zugang zu den Leuten gehabt, weil ich von vornherein davon ausgegangen bin, dass jeder irgendwie eine Chance verdient hat oder dass jeder auch das Potenzial hat, irgendwie was zu leisten, egal was er für eine Einschränkung hat. Ich habe halt auch immer sehr, sehr gute Rückmeldungen von den Teilnehmern bekommen, wenn die dann irgendwie eine Perspektive entwickelt haben, einen Ausbildungsplatz gefunden haben, wenn die vor Publikum aufgetreten sind in ihren Stücken, wie stolz sie auf sich sind und auch wie dankbar sie für die Unterstützung sind. Janas Berufsalltag ist durch häufige Ortswechsel geprägt. Sie arbeitet in ihrem Wohnort, fährt aber auch zu Besprechungen in die Geschäftsstelle und zu den Projekten in der Umgebung. Zusätzlich arbeitet sie regelmäßig auch zu Hause. Einen reinen Büroalltag fände Jana langweilig. Ich glaube, dass ich eigentlich sehr gut mit Stress umgehen kann und das irgendwie auch brauche. Also dass ich also auch das Gefühl habe, so permanenter Stress und permanentes Machen und Tun, dass ich mich dann auch irgendwie lebendig fühle und irgendwie mich spüre und das irgendwie auch suche. Dass ich aber gleichzeitig auch weiß, dass wenn ich zu sehr rotiere, in so eine Spirale komme, wo ich einfach selber überhaupt nicht mehr weiß, was bei mir los ist, also wie es mir geht, was ich brauche. LightRadar 24 ist so ein Softwareprogramm, eins von mehreren, mit denen man in Echtzeit sehen kann, welche Flugzeuge sich im gewissen Luftraumabschnitten bewegen, also Zivilflugzeuge natürlich. Und dann kann man sehen, wer gerade im Landeanflug ist auf ein Flughafen. Andreas ist Mitte 40. Rund 17 Jahre hat er in Reisebüros gearbeitet. Seit 2007 weiß Andreas um seine Borderline-Diagnose. Die letzten Jahre hat er mehrfach den Arbeitgeber gewechselt. Bei der Luftfahrt fasziniert mich, dass man immer unterwegs ist und an einem Ort ankommt, der mich zumindest nicht beängstigt, weil die Abläufe der Prozesse an Flughäfen weltweit ja standardisiert sind. Ein Jahr war Andreas arbeitslos. Vor wenigen Wochen hat er wieder einen Job gefunden. Der erste Arbeitsmarkt, der harte Arbeitsmarkt, wie er sagt, ist stets Andreas Ziel gewesen. Als ich 10 war, ist mein Vater mit uns als Familie nach Südkorea gezogen, weil er dort geschäftlich einen Posten aufgenommen hat. Und ich habe dieses Luxusleben, was sich daraus ergab, als Kind natürlich genossen. Ich habe nicht so mitbekommen, dass mein Vater da seine Nerven sehr lange für hinhalten musste. 40 Stunden Woche war da eher die Ausnahme, es ging mir in 50. Aber da habe ich gemerkt, wenn man hart arbeitet, dann bekommt man auch irgendwie die Möglichkeit, ein gutes Leben geschenkt zu kriegen. Andreas hat in Hamburg und in Südkorea internationale Schulen besucht und nach dem Abitur in Cambridge Soziologie studiert. Aufgewachsen unweit des Hamburger Flughafens faszinierte ihn aber ein anderer Beruf, der des Piloten. Noch während des Studiums bewarb sich Andreas bei British Airways für eine Pilotenausbildung, scheiterte jedoch bei der Aufnahmeprüfung. Heute glaubt er, dass die Belastung als Pilot für ihn zu hoch gewesen wäre. Auf jeden Fall ist es gut, dass ich nicht Pilot geworden bin. Ich merke ja, dass mir das auch im Alltag, der jetzt im Haushalt anfällt und nicht mal mehr im Erwerbsleben, wenn es darum geht, Aufgaben zu priorisieren und eine realistische Einschätzung zu gewinnen, wie lange ich für eine Aufgabe brauche. Und das ist natürlich, wenn man in einer Notsituation im Cockpit sitzt und dann den Überblick verliert und auch gleich die Fassung mit und sich gleich in fatalistischer Propaganda ergeht, ist es tödlich für die Fluggäste. Andreas kehrte nach Hamburg zurück und fand in der Zeitung eine Anzeige für ein Reisebüro-Volontariat. Der Chef war erstaunt über die Bewerbung. Weil ich ja, wie er sagte, mit dem Lebenslauf und mit dem Schul- und Studienabschluss ja schon eine Menge Kohle scheffeln müsste eigentlich. Aber er hat mich trotzdem eingestellt. Er hat vielleicht diesen Enthusiasmus am Fliegen mir abgespürt. Sein Ausbilder müsse etwas geahnt haben, glaubt Andreas. Denn er schickte ihn in die Firmenreisebranche, wo es weniger direkten Kundenkontakt gibt. Anfragen werden vor allem telefonisch oder per Mail bearbeitet. Für Andreas war der erste Auftrag ein magischer Moment. Damals gab es noch diese Papiertickets, schön rot gummiert auf der Rückseite, die dann abgerissen wurden am Flughafen. Und das war für mich immer irgendwas Besonderes in der Hand zu haben, weil damit ging es auf den nächsten Urlaub, auf den nächsten Langstreckenflug, auf den nächsten Flug überhaupt. Und sowas jetzt selber zu produzieren, in der Hand zu halten und selber erwirkt zu haben, das war schon irgendwie ein Glücksgefühl. Also jetzt bin ich da, wo ich das machen kann, womit ich früher immer geflogen bin, jetzt produziere ich das selbst. Andreas' Arbeitsalltag ist das Büro. Er möchte jeden Auftrag perfekt erfüllen, doch es fällt ihm schwer, Ruhe zu bewahren, eine sinnvolle Reihenfolge festzulegen, etwa wenn binnen kurzer Zeit mehrere Aufträge eingehen. So gerät er immer wieder in Zustände starker emotionaler Anspannung und motorischer Unruhe. Und dann fange ich nicht an, die Arbeit abzuwickeln, sondern mit den Händen in der Luft rumzufuchteln, mir am Nacken zu kratzen und Grimassen zu ziehen. Also eine große motorische Unruhe an den Tag zu legen. Also nach so einem Anfall bin ich immer erschöpft und habe auch allerhöchstens marginal mehr Klarheit über das, was als nächstes, also in allernächster Zukunft, nächste Sekunde, nächste Minute anzupacken ist und den Arbeitsfluss, das ist dann wirklich blockiert. Ich fange dann was an und dann falle ich, wenn ich Glück habe, wieder in die Routine rein und wickel das dann ab. Ich habe natürlich wertvolle Zeit verloren dann. Bis zu seiner Borderline-Diagnose achtete Andreas nicht darauf, ob Kollegen sein Verhalten wahrnehmen. Erst auf der letzten Arbeitsstelle, da habe ich dann, nachdem ich das an der vorigen Arbeitsstelle gemerkt habe, im Kündigungsgespräch hat mir dieser Chef das quasi auch motorisch nachgeäfft und sagt, wenn du hier überfordert bist, geht das wieder so los. Und dann fing er auch an mit den Arm in der Luft zu fuchteln. Und dann ist es natürlich ganz tödlich für mich eine ziemliche Zurückweisung gewesen. Momente inhaltlicher Überforderung und Probleme mit den Vorgesetzten erlebt Jana seltener. Das Gefühl, permanent am Limit zu arbeiten, verursacht sie vor allem sich selbst. Mich hat meine Arbeitskollegin Speedy Gonzales getauft, weil ich immer alles so schnell mache und immer irgendwie die ganze Zeit rotiere und immer alles ganz schnell abhake und dann das Nächste. Ich spreche halt immer von Funktionsmodus, also so, dass das Außen läuft gut. Ich gehe arbeiten, ich mache Dinge, ich kriege meinen Alltag geregelt und gleichzeitig ist mein emotionales Leben irgendwie, findet halt nicht statt, ist irgendwie abgespalten vom Rest. Jana versucht durch Perfektionismus und die Vermeidung von Freiräumen die eigenen Gefühle aus dem Alltag fernzuhalten. Insbesondere das Gefühl, das sie am meisten fürchtet, innere Leere. Wie so wiederkehrende Wellen. Ich habe Phasen, in denen ich sehr viel mache, also in denen ich arbeite und nach der Arbeit Sport mache und abends mit Freunden telefoniere oder noch weggehe. Könnte eigentlich den ganzen Tag von morgens bis abends zum Schlafen irgendwie Dinge tun und unterwegs sein. Und das strengt mich dann auch nicht an in solchen Momenten. Und dann gibt's halt das andere Extrem, das hatte ich früher nicht so stark, dass ich Phasen habe, in denen komme ich nicht aus dem Bett, in denen klingelt mein Wecker irgendwie um 7 und ich schaff's einfach nicht irgendwie aufzustehen. Das ist dann manchmal auch so, dass ich dann eine ganze Woche krankgeschrieben bin, weil ich einfach so banale Dinge wie mich morgens anziehen nicht hinkriege. Ich stehe vor meinem Kleiderschrank und bin damit restlos überfordert, mir zu überlegen, was ich anziehen soll. Wenn man erwartet bei so einer schweren Störung, dass es eigentlich gar nicht funktioniert mit dem Arbeiten, dann erstaunt einen das schon, also dass da doch vieles möglich ist an Leistungsfähigkeit. Michael Armbrust behandelt seit über 20 Jahren Borderline-Patienten. Er ist Chefarzt der auf psychische Störungen spezialisierten Schönklinik Bad Bramstedt. Dort trafen sich Betroffene, Angehörige und Therapeuten zum Gespräch über Borderline und Arbeitsmarkt. Das ging wirklich um die dauerhafte Leistungsfähigkeit, die halt oft nur 6 Monate, vielleicht ein Jahr ausgehalten hat. Und der Grund war nicht die emotionale Instabilität, sondern dieses perfektionistische Gegensteuern. Also sagen, es darf keiner merken, dass ich heute einen schlechten Tag habe. Jana glaubt, dass ihre Erkrankung sie im Berufsalltag wenig einschränkt. Andreas erlebt manche Symptome am Arbeitsplatz nahezu täglich. Er regt sich schnell auf und reagiert impulsiv. Er erinnert sich noch gut an eine Situation während seiner Ausbildung, als er alleine im Büro war und einen Ticketgroßhändler ungefragt ein Angebot geschickt hatte. Habe ich mich so geärgert, dass sie von diesen teuren Faxrollen einfach für ihre ungefragte Werbung 10 DIN A4 Bögen haben mit ihren blöden Preislisten bedrucken lassen, dass ich die rausgerissen habe aus der Schale des Faxgerätes und auf jedes einzelne Blatt ein Wort geschrieben habe. Schade um das Papier. Wir können bei Ihnen nicht buchen. Und das postwendend an diese Lieferantenfirma zurückgefaxt habe. Auch alle 10 Bögen. Es hat glücklicherweise zu keinen Konsequenzen geführt. Wenn ein Firmenkunde eine Reservierung zurückzieht, nimmt Andreas das oft persönlich. Zeichen von Überforderung, Ärger, emotionaler Anspannung versucht Andreas zu verbergen. Und in meiner letzten Stelle, wenn ich merkte, dass es über mich hereinbricht oder reinbrach, dann bin ich eben auf die Herrentoilette verschwunden und habe diesen Anfall dort über mich ergehen lassen. Dann bin ich hinterher vor das Waschbecken, habe mich in den Spiegel geguckt, versucht das Gesicht wieder gerade zu ziehen, dass die Röte ein bisschen aus dem Gesicht weicht, weil das mit Herzklopfen verbunden ist, und dann, als ob nichts gewesen wäre, wieder die Arbeit fortzusetzen. Und dann ging das auch irgendwie. 8 Jahre arbeitete Andreas in einem Firmenreisebüro, das 2008 wegen der Wirtschaftskrise geschlossen wurde. Der Chef, den ich auf dem Arbeitsplatz hatte, den ich 8 Jahre begleitet habe, der hat das immer mit einem Lachen hingenommen und gesagt, seine Lebenserfahrung sei, dass die Leute, die viel im Kopf haben, immer negativ reden und immer negativ denken. Und das sollte ich mir keine Sorgen machen und das einfach mal lassen. Und dann hat er drüber gelacht. In den nächsten beiden Reisebüros, in denen Andreas angestellt wurde, hatte er weniger Glück. Er empfand die Arbeitsatmosphäre als hektischer, und nach der kurz zuvor erhaltenen Borderline-Diagnose versuchte Andreas, die Symptome erst recht zu unterdrücken. Bei der Kündigung listete ein Chef Andreas' Verhaltensweisen als geschäftsschädigend auf. Er hatte eben gesagt, dass ich sehr viel rede mit den Kunden, über alles Mögliche, aus Unsicherheit heraus, das hat er ganz richtig vermutet, das konnte ich ihm auch bestätigen. Oder eben auch, dass ich kiebig werde, wie man so schön in Norddeutschland sagt, also die Kunden glasklar argumentativ versucht habe nachzuweisen, dass der Wunsch, den sie haben, so ja überhaupt gar nicht erfüllbar sei. Und was sie überhaupt dächten, ist da ja immer mitgeschwungen, so einen Wunsch überhaupt auszusprechen. Und das hat den natürlich geärgert. Auch Jana kennt diese innere Hochspannung. Nur entlädt die sich bei ihr meist nach Phasen intensiver Arbeit, am Wochenende oder im Urlaub. Und an solchen Tagen, wo ich halt die ganze Zeit rotiere und irgendwie keine Zeit habe, innezuhalten, dann ist es oft so, dass ich abends denke, ich habe mich irgendwie im Laufe des Tages verloren. Ich bin irgendwie abhanden gekommen. Und oft war es früher so, dass ich, wenn ich dann zu Hause war, das Gefühl hatte zu platzen, irgendwie dass diese Anspannung irgendwo hin muss und ich wusste nicht, wohin. Früher hat sich Jana in solchen Momenten oft verletzt. Sie hat sich in die Unterarme geschnitten. Wenn ich mich selbst verletze, dann ist es in dem Moment eine totale Erleichterung. Also ich glaube, das ist ja auch das wahrscheinlich Absurde, was vermutlich Außenstehende nicht nachvollziehen können. Diese innere Anspannung, diese innere Unruhe, das ist irgendwie wie so ein Schnellkochtopf. Und in dem Moment, wo man sich selber verletzt, kehrt irgendwie eine totale Ruhe ein. Spätestens am nächsten Morgen fühle sie sich schlecht bei dem Gedanken, dass sie sich nicht anders zu helfen wusste, sagt Jana. Obendrein hinterlässt jeder Schnitt eine Narbe auf der Innenseite der Arme. Besonders schwierig ist es, wenn man dann zurück in die Normalität geht und weiß, irgendwie man hat halt irgendwie unter seinem Pullover irgendwie Schnitte und wenn der Ärmel hochrutscht, sieht es jemand. Also ich fühle mich dann immer wie ein Hochstapler. Also ich habe das Gefühl irgendwie, ich habe ein Geheimnis, was keiner sehen darf, und fühle mich dann irgendwie, also wirklich wie ein Lügner. Bei der Therapie von BPS habe es derweil große Fortschritte gegeben, erklärt Klaus Höschel, leitender Psychologe in der vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe getragenen Klinik Längerich. Spezielle, auf die Borderline-Störung zugeschnittene Therapieformen konnten die früher sehr hohe Zahl von Behandlungsabbrüchen deutlich senken. Also es ist keine Horrorstörung oder die schlimmste psychische Störung. Ambulante Behandlungsangebote sind allerdings weiterhin rar. Viele Therapeuten fürchten die Tendenz zu Selbstverletzungen und zu Suizidalität bei Borderline-Patienten. Erstaunlicherweise ist es eigentlich nur ein halbrationales Argument, weil die tatsächlichen Suizide bei Borderline-Patienten sind deutlich weniger, als es bei schwer depressiven Patienten der Fall ist. Die sind aber gut die Hälfte der Therapeuten, die es ablehnen, Borderline-Patienten zu behandeln. Jana besucht heute regelmäßig eine Therapeutin. Erst mit einem mehrmonatigen Klinikaufenthalt nach ihrem 3. Selbstmordversuch begann Jana damit, sich wirklich mit ihrer Erkrankung auseinanderzusetzen. Die Therapeuten in der Klinik waren erstaunt, dass sie bis dahin immer um eine stationäre Behandlung herumgekommen war. Haben halt gesagt, das hätte wohl viel damit zu tun, dass ich natürlich auch sehr genau weiß, was ich sagen muss, und dass ich halt immer einen relativ klaren Eindruck mache, egal was ich eigentlich real tue. Der Zeitpunkt, wo ich hier in die Klinik gegangen bin, ich glaube, das war quasi der letzte Ausweg. Also ich glaube nicht, dass ich das Jahr überlebt hätte ohne diesen Klinikaufenthalt. bei Borderlinern, wo das Thema irgendwie Suizid auch irgendwie vorhanden ist, oder das Thema Suizidgedanken und Suizidpläne, ist der wichtigste Punkt, irgendwie eine Entscheidung zu treffen fürs Leben. Also ich glaube, man kann ganz lange an irgendwelchen Dingen rumdoktoren und Dinge machen, wenn man im Hinterkopf immer hat, eigentlich will ich gar nicht leben und eigentlich will ich das alles gar nicht. Und das war bei mir sehr, sehr lange ein Thema. Also dass ich tief im Innern immer gesagt habe, ich mache das jetzt erstmal, aber ich kann mir nicht vorstellen, wirklich alt zu werden. In der Therapie hat Jana gelernt, die eigenen Gefühle stärker wahrzunehmen, mit der emotionalen Anspannung besser zurechtzukommen, ihre Impulsivität zu beherrschen. In der Klinikzeit war halt ein Thema auch Wutbahnung, also überhaupt dieses Gefühl von Ärger auch mal spüren und das auch spüren dürfen. Und ich habe dann zusammen mit meiner Therapeutin mit einem Knüppel auf einen Sandsack eingeschlagen und das war auch ganz lustig, weil der Knüppel ist dann durchgebrochen, also war da vielleicht doch irgendwo Wut. Egal ob in Hochspannungssituationen oder in so depressiven Situationen. Spazieren gehen, irgendwie laufen, joggen, also irgendwie an die frische Luft und Bewegung. Das hilft eigentlich, also in beiden Phasen hilft mir das sehr gut. Früher war für Jana ein voller Terminkalender lange Zeit normal und notwendig, beruflich und privat. Heute weiß sie, dass sie mehr Zeit für sich selber braucht und versucht, Auszeiten und Entspannung mehr einzuplanen. Das fällt ihr nicht leicht. Ich bin erstmal ein sehr disziplinierter Mensch. Ich bin sehr ehrgeizig und wenn ich eine Aufgabe habe oder wenn ich irgendwie ein Ziel habe, dann verfolge ich das auch und klemme mich da auch hinter und brauche das auch irgendwie. Also ich glaube aber auch, dass ich gelernt habe, an manchen Stellen auch 5 gerade sein zu lassen, dass das auch total wichtig war. Nicht immer quasi Dinge, die von außen kommen, als wichtiger zu empfinden als mich selbst und als meine Bedürfnisse. Ganz lange Zeit habe ich das als völlig irrelevant empfunden. Also ich habe gemacht und wie es mir dabei ging, war relativ egal. Auf Druck ihrer Therapeutin meldet sich Jana an Tagen, an denen ihr das Aufstehen unmöglich erscheint, nun häufiger krank. Ich hatte jetzt vor kurzem wieder so eine Phase, wo ich halt über mehrere Wochen immer einen Tag nicht arbeiten gegangen bin, weil es halt irgendwie partout nicht ging und mich aber an den anderen Tagen dann irgendwie hingeschleppt habe und mich getreten habe. Und ich habe aber gemerkt, irgendwie es wird von Woche zu Woche schlechter ist. Und dann hat mich der Arzt halt auch eine Woche krank geschrieben, weil er auch gesagt hat, die Strategie weitermachen hat ja irgendwie nicht funktioniert. So jetzt, bleiben sie jetzt einfach mal eine Woche zu Hause. Und es war letztendlich auch gut. Ein Jahr nach ihrem Klinikaufenthalt nahm Jana wieder eine Überdosis Medikamente. Trotzdem will sie eine weitere stationäre Therapie lieber vermeiden. Zu groß wäre der Schritt raus aus dem Alltag. Arbeit grundsätzlich ist eine extrem stabilisierende Funktion für die Seele. Also jeder, der in dieser Gesellschaft lebt, sollte auch die Möglichkeit besitzen zu arbeiten, weil über die Arbeit hat er soziale Kontakte, wird das Selbstwertgefühl stark beeinflusst, positiv beeinflusst. Norbert Breutmann, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Arbeit zu verlieren ist eine große Bedrohung. Und wenn einer merkt, er hat hier eine Störung, die er allein nicht in den Griff kriegt, wo er längere Auszeiten braucht, kann ich mir gut vorstellen, dass hier enorme Ängste in den Menschen wachsen, den Arbeitsplatz zu verlieren und damit im Prinzip die Basis für sein bisheriges Leben mit Einkunftsmöglichkeiten, mit einem gewissen Lebensstandard, mit sozialen Kontakten, Freunden, Kollegen und so weiter zu verlieren. Jetzt ist natürlich jede erfüllte Buchung eines Reisenden wie ein Test in der Schule. Wenn man keine Fehler macht, gibt es eine Note 1, das heißt, er stimmt dem Angebot zu, dann bin ich wieder ein Musterschüler gewesen oder ein Musterarbeitnehmer. Es wäre auch bis heute noch so, dass ich dann in dem Moment, wo ich ein Angebot ausgearbeitet habe, dass der Kunde annimmt, sag, ich kann ja doch was, ich habe ja doch was auf die Beine gestellt. Andreas weiß, dass ihm trotz seines Perfektionismus immer wieder Fehler unterlaufen können. Aus Angst vor Kritik hält er sein Umfeld stets im Blick. Das versuche ich, seitdem mir der Chef, der mich daraufhin ja gekündigt hat, gesagt hat, sehr genau wahrzunehmen, wie ich jetzt in diesem Moment auf die Kollegen wirke. Also insbesondere auch in Momenten erhöhter Anforderungen und Anspannung. Also vor Fehlern habe ich jetzt nach diesem dreimaligen Job verlieren insofern Angst, als ich denke, jeder Fehler wird mir die nächste Kündigung bescheren. Andreas möchte sein Umfeld mit Fachwissen und Schnelligkeit beeindrucken. Das kommt nicht bei allen Kollegen gut an. Dann habe ich dann die Strategie entwickelt, dass ich, wie man im Fußball sagt, blutgerätsche, dass ich meine Augen überall habe, auf den anderen Schreibtischen auch, und sehe, was der andere gerade mit dem Kunden besprochen hat und dann völlig ungefragt reingegangen. Du weißt doch aber, dass für das Ziel, das er gerade angefragt hat, auch dieser und jener Weg per Schiene oder Luft möglich ist. Also mich da einfach einzumischen. Und irgendwann hat es auch bei mir Klick gemacht, dass die Stille von den Kollegen vielleicht irgendeinen Sinn hat. Und dann habe ich mich zurückgezogen. Aber dieses Zurückziehen hat auch zunächst mal, bevor es reflektiert wurde von mir, wieder so eine Art in dieses alte Fahrwasser von totaler Selbstabwertung geführt. Also ich kann ja doch nicht genug für die Kollegen. Mal sehen, wie lange ich hier noch bleiben kann überhaupt. Ich kriege im Beruf positives Feedback und werde gelobt und merke das auch einfach an der Art und Weise, wie Menschen mit mir umgehen, dass ich halt geschätzt werde auf der Arbeit und bekomme das auch gesagt. Ja, mein Chef hat irgendwann mal zu mir gesagt, genau, du bist schlau, du bist kommunikativ, du bist genau die Richtige für den Job, als es um halt einen Wechsel von Positionen ging. Und das hat mich natürlich stolz gemacht. Auch Jana möchte keine Fehler machen und freut sich über Lob. Aber gerade Lob macht sie andererseits auch unsicher. Denn an ihren beruflichen Kompetenzen zweifelt sie ja nicht. Weil ich denke, ich habe halt eben diese funktionierende Seite und die wird auch geschätzt, diese funktionierende Seite. Also das zeigt mir aber noch umso mehr, dass es halt einen anderen Teil gibt, wo ich nicht weiß, ob der auch wertgeschätzt wird. Was wäre denn, wenn ich meinen Job irgendwann nicht mehr so gut ausfüllen könnte. Was bliebe dann? Auf Andreas Arbeitsstelle weiß niemand um seine Borderline-Diagnose. Auch Jana redet im Berufsumfeld nicht über BPS. Trotzdem gibt es Situationen, in denen die Diagnose plötzlich auftaucht. Ich kam in ein Büro rein und da saßen zwei Kollegen und die waren irgendwie so gerade ins Gespräch vertieft und habe mich gefragt, ob ich störe und dann sagte, nee, du störst nicht, wir machen Urlaubsübergabe. Und sagte der Kollege zur Kollegin, ja, die Gruppe da vor Ort wäre so schwierig, da wären ja auch zwei Borderliner in der Gruppe und die hätten ja eh keine Perspektive auf einen Job. Gerade weil es halt Kollegen waren, also Leute, die ja in demselben Umfeld arbeiten wie ich, hat mich das so geärgert und ich war so wütend und ich irgendwie ist es halt aus mir rausgeplatzt. Ich weiß nicht, sowas passiert mir eigentlich nicht. Und dann habe ich mich umgedreht und gesagt, ja, ich bin übrigens auch eine diagnostizierte Borderlinerin. Und die beiden haben mich angeguckt wie Autos und ja, irgendwie haben dann ganz schnell versucht, diese peinliche Situation irgendwie zu überspielen. Und der eine sagte dann, ja, ein bisschen Psycho sind wir ja alle. Da scheint der Rat des Psychotherapeuten Michael Armbrust nur zu verständlich. Vorsicht mit der Offenbarung einer Borderline-Störung am Arbeitsplatz. Betroffene sollten ihre Probleme lieber umschreiben. Also dass man durchaus einem Vorgesetzten erklären kann, dass man impulsiv ist, dass man Schwierigkeiten hat, die Gefühle zu kontrollieren und dass es da manchmal dazu kommen kann, dass man sehr stark gefühlsmäßig reagiert in bestimmten Situationen. Und man kann dann auch solche Begriffe verwenden wie eben flächenzornig oder impulsiv. Das sind Alltagsbegriffe, das sind keine pathologischen Begriffe. Nach ihrer Offenbarung schämte sich Jana. Sie schrieb der Kollegin eine Mail. Dann hat sie mir zurückgeschrieben, dass sie das völlig in Ordnung fand und dass sie mich als Mensch und als Kollegin schätzt und meine Arbeit gut findet und dass für sie überhaupt keine Rolle spielt. Und das fand ich natürlich toll. Wenn man eben auch sieht als Betroffener, so wie es jetzt ist, mit meinem Zustand kann ich nicht weiterarbeiten. Da muss man eben andere Wege finden, wie man sein Leben weiterführen kann. Also das ist eine Frage auch der Offenheit, dass man sich selbst einschätzt, aber auch der Arbeitgeber hier eben auch zum Teil akzeptieren muss, dass nicht immer 100% Leistung der Regelfall ist, sondern eben auch mal mit Einschränkungen gelebt werden muss. Da muss man eben Strukturen im Betrieb vorhalten, um sowas eben dann auch sensibel einzuführen. Führungskräfte müssen hier auf einen gewissen Stand gebracht werden, dass man hier diese wesentlich filigranere, stark personenbezogene Personalarbeit dann auch leisten kann. Solange Mitarbeiter bei ihren Chefs nicht auf Verständnis hoffen können, werden sie sich schwerlich offenbaren. Eine Sackgasse, die nur durch neutrale Informationen zu öffnen ist und durch praktikable Therapien. Norbert Breutmann vom Bundesverband der Arbeitgeber sieht Handlungsbedarf vor allem bei Patienten und Gesundheitsbehörden. Wenn man weiß, dass oft psychische Störungen 7 Jahre unbehandelt bleiben, wie sie dann wirklich dann behandelt werden, weil entweder der Patient nicht bereit war, sich selbst dazu zu stellen oder in Behandlungsstrukturen zu gehen oder unser Gesundheitswesen derart abschreckt, weil man keine Psychotherapieplätze kriegt, weil man Schwierigkeiten hat, sein eigenes Gesundheitsrouting eigenverantwortlich zu machen. Vor allen Dingen, wenn man ohnehin schon Persönlichkeitsstörungen hat, ist es umso schwerer. Wenn man diese Menschen nicht an die Hand nimmt und versucht, so optimal zu versorgen, dass nachher letztendlich die Zufriedenheit wieder das Ergebnis ist. Also ich würde auf keinen Fall einem Patienten empfehlen, der sein Arbeitsverhältnis schafft und so gut funktioniert bei der Arbeit, dass er das dort durchhalten kann, würde ich nicht empfehlen, die Arbeit zu unterbrechen, um eine stationäre Therapie zu machen. Zumindest nicht im Borderline-Bereich. Es gibt einfach ein paar Dinge, die etwas Zeit brauchen. Wenn ich in einem Beruf feststelle, dass ich mit anderen Erwartungen dort hineingestartet bin und jetzt in Überlegung gerate, muss ich mich jetzt diesen beruflichen Anforderungen anpassen, vielleicht auch mein Interesse erst entwickeln an den Inhalten in diesem Beruf, dann ist es eine Entscheidung, die sicherlich nicht in 6 oder 8 Wochen stationärer Therapie erreicht werden kann, sondern das braucht laufende Erfahrungen. Begleitet von einer guten ambulanten Therapie, so Klaus Höschel, sollten von Borderline-Störung Betroffene unbedingt am Berufsleben teilnehmen. Und dann aber mit einer Behandlung begleitend, sozusagen auf dem ersten Arbeitsmarkt tatsächlich die Skills, die Fertigkeiten zu üben im sozialen Bereich, im Emotionsregulationsbereich, um dort zu bestehen. Das Problem ist auf dem zweiten oder dritten Arbeitsmarkt häufig das, dass es überhaupt keine störungsspezifischen Angebote gibt. Andreas stand kurz vor einer mehrmonatigen stationären Therapie. Er entschied sich dagegen. Die Klinik, die ihm die deutsche Rentenversicherung zugewiesen hatte, war nicht auf Borderline spezialisiert. Und fast zeitgleich erhielt er seinen jetzigen Job. Nach einem Jahr Arbeitslosigkeit und vielen erfolglosen Bewerbungen wollte er diese Chance wahrnehmen. Aber inzwischen empfindet er die neue Arbeit wieder als sehr belastend. Ich merke, dass ich auch die faktischen Sachen, also die Tatsachen, wer heute wo und was haben wollte an Buchungen mit nach Hause nehme und Einschlagschwierigkeiten habe, weil ich immer versuche zu gucken, wo habe ich vielleicht was vergessen, was habe ich vielleicht falsch gemacht. Also ich empfinde das, da fachlich reinzukommen im Moment sehr schwierig. Das ist natürlich schwer, weil ich dachte, jetzt komme ich an einen Arbeitsplatz, der mir zusagt. Immerhin hat mich endlich mal wieder jemand genommen. Andreas hofft, seinen Arbeitsplatz zu behalten. Eine Arbeit auf dem zweiten Arbeitsmarkt in irgendeiner geschützten Einrichtung erscheint ihm nicht vollwertig. Sie entspräche nicht seiner Vorstellung von sich selbst und der eigenen intellektuellen Fähigkeit. Dieses Denken, das weiß er selbst, hat etwas Zwanghaftes. Irgendwie ist das sowas, was ich von klein auf an mitgenommen habe. So mein richtiger Vater, der geht ins Büro mit Schlips und Kragen und am Ende kommt ein luxuriöses Leben unten raus, so wie so ein Kaugummiautomat. Und diese Schwelle ist in mir drin. Also dieses andere Sehen des Lebens, also etwas relaxter oder so, dann wäre ich ja nicht mehr ich selbst, dann wäre ich ja ein Mensch, der ich vielleicht gerne wäre, ein gesunder, aber eben nicht so einer, auch mit diesem Erfolgszwang belasteter Borderliner. Es ist eine Frage der Zeit, bis sich die gesellschaftliche Sicht auf die Borderline-Störung ändert. Das hofft auch Angelique Hinn, Sozialpädagogin am beruflichen Trainingszentrum Hamburg. Die Einrichtung unterstützt Menschen, die aus psychischen Gründen berufsunfähig sind und bietet Einstiegs- und Wiedereingliederungsmaßnahmen für den Arbeitsmarkt an. Also ich habe letztens mal gelesen, dass in den USA bis vor, ich glaube, ich möchte lieber keine Zahl sagen, bis irgendwann in den 80er Jahren war Homosexualität unterm ICD-10 als psychische Störung klassifiziert, Homosexualität, also eine schwere psychische Erkrankung, ja, und das hat man dann über Nacht, hat man das Gesetz natürlich nach langer Erarbeitung abgeschafft. Das würde drastisch heißen, über Nacht waren Millionen Menschen geheilt. Andreas sieht in der Mediendebatte über Burnout und Depression Zeichen einer stärkeren Sensibilisierung der Öffentlichkeit für psychische Erkrankungen. Gleichzeitig ist er von Vorurteilen auch nicht frei. Mit Burnout kann man protzen, da kann man in den Afterwork-Club gehen, so mit seinen Business-Klamotten und sagen, hey, mein Chef mutet mir so viel zu und ich habe jetzt noch wieder ein Projekt bekommen, da muss ich so oft für nach Übersee reisen. Da muss ich ja echt aufpassen, dass ich keinen Burnout kriege. Dann kann man im Afterwork-Club vielleicht bei irgendwie beim anderen Geschlecht punkten. Aber wenn man da hingeht und sagt, hey, ich bin Borderliner, ich bin heute nur zweimal auf der Herrentoilette durchgedreht und habe deswegen eine halbe Stunde Arbeitszeit verloren und der Kunde hat fast seinen Flug nicht mehr erreicht, das ist, glaube ich, nicht so sexy. Ich glaube, generell muss man weg von dieser Dichotomie krank-gesund. Also ich meine, wer ist schon komplett gesund und wer ist komplett krank? Also ich glaube, dass viele Menschen Einschränkungen haben, seien es physische Einschränkungen, seien es psychische. Und dass aber auch nicht jeder, der eine psychische Einschränkung hat, gleich arbeitsunfähig ist und nie wieder arbeiten kann. Vielleicht gibt es Phasen, in denen das so ist. Wir haben hier eher die Sicht, dass man eigentlich schon die Hände über den Kopf zusammenschlägt, welche Ressourcen in unserer Gesellschaft hier vergeudet werden durch schlechtes Krankheitsmanagement, Versorgungsmanagement. Also Ressourcen für den Einzelnen an Wohlbefinden, an Lebensqualität oder auch Ressourcen für die Gesellschaft, weil diese Menschen eben, wenn sie sich dann auch wieder wohlfühlen, auch sehr gut wieder ihre Leistungen im Unternehmen bringen könnten. Der Arbeitswissenschaftler Norbert Breutmann meint, dass auch in der deutschen Wirtschaft ein Umdenken beginnt. Der Fachkräftemangel in einer alternden Gesellschaft erhöht die Chancen für alle gut Ausgebildeten auf dem Arbeitsmarkt. Auch für Menschen, deren psychische Eigenarten man in der Zukunft zu akzeptieren lernt, vielleicht sogar zu schätzen. Wir haben eine immer stärkere Individualisierung der Personalarbeit, weil es gibt Fähigkeitsprofile, es gibt eben auch Dinge, die sich nicht so stark mehr abrufen lassen. Insofern muss man sehen, wo kann ich den Menschen mit dem Profil am besten einsetzen, dass er zufrieden ist und das Ergebnis gut ist. Und insofern diese stärkere Individualisierung der Personalarbeit kommt den Leuten mit psychischen Einschränkungen eher zugute, weil man dann eben auch die Stärken erkennt und guckt, haben wir da nicht ein Fenster, wo wir die einsetzen können. Also wir können ja nicht auf diese ganzen Leute, die jetzt auf einmal psychisch krank sind, verzichten. In meinem Freundeskreis arbeiten alle und sind auch alle sehr erfolgreich. Und also es wäre schon auf jeden Fall krass, wenn ich arbeitslos wäre. Ich glaube, es wäre eine totale Katastrophe, weil Arbeit für mich irgendwie alles ist. Also es hört sich irgendwie total armselig an, aber Arbeit ist für mich halt Struktur und der Grund, irgendwie aufzustehen. Es ist für mich Sinn. Und es hält halt irgendwie quasi mein Leben in so einem Rahmen irgendwie. Und wenn ich jetzt komplett mir selber überlegen müsste, was will ich eigentlich, wie soll es jetzt für mich weitergehen, ohne diesen Rahmen zu haben, wäre ich, glaube ich, völlig überfordert. Aber ich hatte panische Angst davor. Mit der Borderline-Störung im Berufsleben. Sie hörten ein Feature von Johannes Kulms. Es sprachen Kerstin Fischer und Jean-Paul Beck. Ton und Technik Ernst Hartmann und Petra Pellott. Redaktion und Regie Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2013.